Südweststadt. Hey's. Jeder was hat's geschaut. Komm mit nach draußen, bisschen saufen und das Weed checken. Du siehst hier kaum noch Kinder auf den dunklen Spielplätzen. Du siehst hier Kanaks seinen Bauen und Kokain. Beckets mit Lidokain oder haufenweise Speedstrecken. Krisen, Berichte, Hase live direkt vor Ort. Meine Beichte, mein Report, meinesgleichen hat das Wort. Durch meine Zeilen, weil sie's feiern, trag ich's vor. Spitbar Reime, aber du bist für den Scheiß hier nicht geboren. Also wer will hier was fordern, Digga, Freiwillige vor. Entweder schweigst für immer oder du beweist es jetzt sofort. Ich steigere mich enorm, will so weit hoch wie's geht. Bleib bitte Einzige, dem die Scheißkrone steht. Keiner reimt so, wie seht's. Ich nehm mit dir das Mic weg und geh. Keine Zeit, denn es ist heiß, wo ich leb. In der Gegend, wo die tägliche Streife dich trägt. Selbstverständlicherweise, was du treibst, wohin's geht. Sie nähren täglich diesen Hass, den du hegst. Und dann platzt dir der Kragen und du hast ein Problem. Doch sie sind leicht zu umgehen, deshalb halten wir uns fern von irgend so einem kleinen Kerl mit nur einem Stern. Für die Gesellschaft bist du Ghetto, für das Ghetto bist du Futter. Unsinn mach ich keinen mehr, nur wegen meiner Mutter. Bereite keinen Kummer, denn man geht daran kaputt. Aber das schwer für jemand, der sein ganzes Leben in der Hut war. Die meisten halten sich doch eh für unverwundbar und sagen schweren Herzens bei den Bullen, das war ein Unfall, selber schuld, Mann. Sie rennen, doch sie kommen nicht sehr weit. Denn ich komme zu einer Zeit, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Die Politiker verstecken es, obwohl es jeder weiß. Hier boxt man dich zu frei, nur aus Bock auf Schlägerei. Zack, Klappen zu, alle Rollen sind verteilt. Manche Dinge sind ein Film, dagegen ist Hollywood ein Scheiß. Bisschen besoffen, bisschen breit, bisschen Otto, bisschen Wein. Und irgendwo in der Socke noch ein Stein. Weil es meinem Kopf hilft, rocke ich das Mic. Hase Morok ist und bleibt der Block die Nummer 1. Unerreicht, Digga. Wieder der Bettmeister. Ey, ist krass ruhig. Ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша плечи хватит, ваша